Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend, Tobias Stefan alias X-Tro-Tobi, und ich unterhalte mich jetzt mit dem Fitz, der sich vorstellen darf, obwohl er wohl nicht ganz unbekannt ist. Ja, hallo, ich bin der Fitz, ich bin hier sowas wie der Landesvorsitzende. Nein, Quatsch, ich bin der Landesvorsitzende. Und Rest dürfte eigentlich bekannt sein. Ja, Fitz hat eine Initiative im NRW Liquid Feedback gestartet, und da wir uns im Krähennest ja entschieden haben, und das gilt für jeden, dafür muss man kein Landesvorsitzender sein, sondern es reicht, ich habe eine Ini laufen, das ist die einzige Grundvoraussetzung, um über Initiativen bei Liquid Feedback zu sprechen. Der Fitz hat eine Initiative, die jetzt bereits ausgelaufen ist, gestartet. Bitte erläutere die mal eben, und dann müssen wir mal über das Ergebnis sprechen. Ja, es ging also schlicht und ergreifend, hatten wir ja die Diskussion, ob wir diesen Brief zur Beschneidungsdebatte unterschreiben und da als Landesvorstand Position beziehen. Und da gab es auch eine Liquid Feedback-Abstimmung zu, die aber eine sehr schwache Beteiligung hatte. Und ich bin das keuchelte so ein bisschen hoch, weil wir gesagt haben, wir unterschreiben das nicht, weil uns das zu wenig ist, an Leuten, die da die Zustimmung gegeben haben. Und danach habe ich dann halt eben gesagt, okay, ich mache jetzt mal eine Initiative, wo ich halt eben jetzt dann sage, wir als Vorstand werden Dinge unterschreiben oder auch Pressemitteilungen verfassen, wenn im Liquid Feedback qualifizierte Meinungsbilder mit einem Quorum, also einem Beteiligungsquorum von 25% der Mitglieder daran teilgenommen haben. Ja, 25% der Mitglieder, das finde ich schon eine ziemlich hohe Hürde eigentlich. Wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, zum Rechnen, wir haben 6.000 Mitglieder in Nordrhein-Westfalen, es sind ja sogar mehr, wären das 1.500 Mitglieder, die mitstimmen müssten, richtig? Das ist korrekt, ja. Auf einem Landesparteitag befinden sich, sag ich mal, ungefähr bei uns 500? Beim letzten waren es 600. Okay, es sind 600. Das heißt also ungefähr stark gerundet, die dreifache Menge müsste mit abstimmen. Findest du das nicht recht hochgegriffen? Da gibt es eine zweiteilige Antwort. Also zum einen, direkt ist darauf bezogen, an diesem Parteitag haben 600 Leute mitgemacht oder waren 600 Leute anwesend vor Ort. Die mussten alle da anreisen, die mussten sich die Zeit dafür nehmen, und so eine Abstimmung in einem Liquid Feedback, das sind 3 Klicks und plus einloggen, dauert irgendwie 10 Minuten, und man kann es in einem gewissen Zeitrahmen halt auch flexibel einfach selber bestimmen, wann man das machen möchte, weil ich glaube, so eine Abstimmung läuft irgendwie eine Woche oder sowas, und von daher ist die Schwelle der Beteiligung da eigentlich relativ niedrig und wesentlich niedriger als bei einem Landesparteitag, finde ich jedenfalls. Das zum einen dazu. Zum anderen habe ich eigentlich auch gehofft, dass da ein paar Gegeninitiativen kommen, die dann sagen, ja, aber 10% Quorum wäre auch schön, oder aber 25% Quorum okay, aber nur von stimmberechtigten Mitgliedern, solche Sachen. Aber leider Gottes es kam da halt nicht so ganz viel. Ja, damit triffst du genau den Kern. Ich habe das jetzt einfach mal in den Raum geworfen, ob 25% richtig ist oder nicht. Ist der im Prinzip auch egal, ob es jetzt 10, 15, 20 oder 25% werden. Aber entscheidend ist, es haben irgendwas um die 100 Menschen bei dieser Initiative mitgeklickt. Von wie viele Leute können im Liquid Feedback mit abstimmen in NRW, weißt du das? Ich glaube 1.300. Boah, von 1.300 ist das ziemlich mager. Das heißt also, es hätte jetzt eh ohnehin noch nicht funktioniert, weil wir viel zu wenig Liquid Feedback Teilnehmer haben. Richtig, ja, das finde ich auch sehr schade, aber ich bin da frohen Mutes. Ich habe letzte Woche mit der mit dem Till und den Leuten mal gesprochen. Da war auch der Achim dabei, weil ich wollte halt eben von denen auch wissen, das war am Donnerstag, wie wir damit umgehen sollen in Zukunft. Also wir als Vorstand mit dem Liquid Feedback umgehen sollen und was auch der Achim dazu meint, zum Thema Presse. Da kam halt eben einhellig auch rüber, dass die im Moment sehr bemüht sind, eben diese Schulungen durchzuführen und das Ganze auch ein bisschen zu pushen. Und wir müssen jetzt auch zusehen, dass wir möglichst schnell auf 2.0 umgestellt bekommen, weil dann haben wir vielleicht auch noch die Chance, dass wir das Ganze dann in die Kreisebene reintragen. Und ich hoffe einfach mal, dass es dann auch vielleicht ein bisschen besser angenommen wird und genutzt wird. Das sollte ja eigentlich unser Ziel sein. Die Diskussion, die wir bei der Beschneidung hatten, ob denn jetzt auch die Abstimmung Sinn für Gültigkeit hat oder nicht, das ist ja unheimlich nervig für alle Beteiligten. Und es ist auch frustrierend für Leute, die Initiativen einstellen, wenn sie hinterher nicht wissen, ob es überhaupt irgendeine Bewandtnis hat. Selbst wenn eine Menge mitstimmen, dann wird es immer wieder Stimmen geben, die sagen, ja, aber nee, das ist ja doch nicht genug. Und wir haben ja nämlich genau diese Diskussionspunkte, die es gibt, die ich gerade schon teilweise angeführt habe, die werden ja dann alle hochgekocht. Reicht das denn? Reicht das nicht anteilig und so weiter? Ja, eben, und das ist halt eben jetzt im Moment alles total undefiniert und jeder ist da anderer Meinung und wir müssen das angehen, wir müssen das definieren und es wurde jetzt auch gesagt, dass auch zum Landesparteitag auch ein entsprechender Satzungsänderungsantrag einlaufen soll, aber das braucht halt eben noch die Zeit, die jetzt benötigt wird, um Liquid Feedback auch ein bisschen bekannter zu machen. In der Zwischenzeit müssen wir das halt eben pushen und dann müssen wir damit leben, dass da keine wirklich tollen Sachen bei rauskommen, sondern dass das wirklich nur zur Vorbereitung dient. Okay, weißt du, du bist jetzt ja nicht Liquid Feedback Verantwortliche, du bist ja nur Landesvorsitzender, aber kannst du denn unseren Hörern verraten, was sie tun müssen, wenn sie aus welchen Gründen auch immer keinen Zugang haben, an wen dürfen die sich wenden? Das ist, hier dürfte man sich an die AG Liquid Feedback wenden können und die können einem dann weiterhelfen. Und irgendeine Mailadresse hast du jetzt wahrscheinlich nicht parat. Ja, auf die fiese Frage hätte ich dich vorbereiten sollen. Ja, richtig, hätte ich mal vorher nachgucken können. Nee, aber keine Ahnung. Ich würde da vielleicht auch einfach mal den Mensch 2.0 oder den Che Guevara antwittern oder den Mega Rosa Elefant. Also die sind da auch so ein bisschen in der Sache und die wissen da auch besser Bescheid. Ja, dann werden wir nämlich genau das in die Shownotes eintragen. Also habt ihr keinen Liquid Feedback Zugang? Auf der Krähennest-Seite passend zu dem Podcast werdet ihr eine E-Mail-Adresse finden. Der Mensch 2.0 macht jetzt ja auch für uns auch Podcast. Er wird jetzt ja, hat sich vorgenommen, wöchentlich über die neuesten inhaltlichen Initiativen möchte er berichten und jedem steht es natürlich frei, über seine Initiative auch zu sprechen und dafür zu werben, damit wir einfach auch dazu kommen, hier Politik in der Piratenpartei NRW zu machen und uns nicht am Ende nur mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigen. Ja, das war übrigens gerade und es war leider keiner da. Also das müssen wir noch mal ein bisschen bewerben, dass da die Leute, die jetzt in Liquid Feedback aktiv sind, dann auch in diesem Podcast mitmachen. Wir fangen gerade damit an. Wir geben uns da alle Mühe und wir machen einfach eine Initiative. Jeder, der nicht im Krähennest seine Ini vorstellt, muss 100 Euro Strafe zahlen. Das dürfte als Aufreger reichen, bringt aber Werbung, oder? Ja, okay, und dann machen wir eine große Party davon, oder? Ja, laden wir beide noch wen dazu ein oder machen wir das alleine? Okay, aber Fitz, du hattest noch zwei Initiativen, die du gerade laufen hast. Vielleicht magst du die dann mal eben bewerben. Ja, das eine ist, Moment, jetzt muss ich mal eben rumklicken hier. Also einmal geht es darum, um die Nutzung von Brachimmobilien. Das war jetzt am Wochenende auch Thema, da war ich leider nicht mehr da, auf dem Kommunalbarcamp. Es gibt ja in nahezu jedem Kreis oder in jeder Stadt irgendwelche Immobilien, die dem Land gehören, die der Gemeinde gehören oder die dem Bund gehören, sei es alte Kasernen, zum Beispiel von den Besatzern oder sonst irgendwas, die schon eine ganze Weile brach liegen. Und ich habe jetzt da eine Initiative eingestellt, dass wir eben das sehr unterstützen würden, wenn solche Brachimmobilien halt eben zur Zwischennutzung freigegeben werden an örtliche Vereine oder sowas. Ah, okay. Und in welcher Rubrik finde ich das? Das ist unter Stadtentwicklung, Bau und Verkehr. Das ist das Thema 111. Okay, und die zweite Initiative? Die zweite Initiative, das ist jetzt mal so ein Prototyp, weil wir jetzt auch gesagt haben, wir wollen Sachen aus dem Landesvorstand mit ins Liquid Feedback reinkippen, damit es da noch ein bisschen reifen kann und dass da Anregungen kommen oder wir vielleicht mal eine Meinung dazu kriegen oder auch Gegeninitiativen dazu bekommen. Da geht es um die Betriebssportmannschaft Wassersport. Der Carsten hat ja in der letzten Landesvorstandssitzung da mal so ein bisschen was vorgestellt. Er möchte halt eben, dass wir eine Betriebssportmannschaft gründen. Wir nehmen ja schon seit 2 Jahren an diesen Drachenbootrennen teil, leider mit mäßigem Erfolg. Das soll dieses Jahr ein bisschen besser werden. Deswegen haben wir auch regelmäßige Trainings da jetzt vereinbart. Und ja, da ist halt eben angesprochen worden, ob wir da nicht eine feste Betriebssportmannschaft einrichten möchten. Und da wurde ihm auch ein Vertrag dann zukommen lassen. Das hat er da mal so ein bisschen beleuchtet. Und genau das habe ich jetzt einfach so mal ins Liquid Feedback reingekippt, um zu gucken, was passiert. Das heißt, es geht bei den Initiativen nicht immer unbedingt nur darum, dass man das Ding durchdrückt, was man gerne haben möchte, sondern es geht euch tatsächlich um Feedback. Wenn das Feedback außerordentlich schlecht wäre, würdet ihr sagen, na gut, dann nehmen wir lieber Abstand davon. Sehe ich das richtig so? Das würde ich so sehen, ja genau. Also Feedback zum einen, dass man sagt halt eben, nein, das möchte ich nicht, aber auch Feedback in der Hinsicht, aber so und so könnte es aber besser sein. Also sprich Gegeninitiativen, stellt Gegeninitiativen ein. Ich sehe jetzt schon wieder eine Anregung drin, dass man keine Betriebssportmannschaft machen möchte, denn ja, das ist aber eigentlich keine Anregung, sondern das ist eine Gegeninitiative. Bitte auch so stellen. Ja, aber so funktioniert ja auch eine normale Diskussion, indem sich Standpunkte entwickeln, verbessern, verhärten oder aber man lässt einen Standpunkt lieber bleiben, weil man feststellt, dass er nicht sinnvoll ist. Und wenn das Liquid Feedback uns bei Piraten dabei hilft, dann wäre es ja auch ein Riesenfortschritt. Und vielleicht sollten nicht immer alle über die Usability und das schlimme System sprechen. Mag sicherlich alles besser funktionieren, mag alles sein, aber es ist, glaube ich, derzeit das Beste, was wir haben. Ja, richtig. Ich meine, wir können auch genauso gut irgendwie Doodle nehmen, wo wir alle nur Ja, Nein sagen können, aber da kann man halt eben nichts mehr entwickeln, ne? Oder Gegeninitiativen einrichten und einstellen. Das finde ich gerade macht Liquid Feedback aus. Es gibt da sicherlich Sachen, wo man drüber diskutieren muss. Da muss auch wirklich mal drüber diskutiert werden. Also die AG Liquid Feedback macht ja auch ein Barcamp. Das soll am 6.10. stattfinden. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wo, ich glaube Essen oder Köln, ich weiß nicht genau. Aber über genau sowas muss halt eben da auch mal diskutiert werden, wie zum Beispiel auch die Delegationen und die Delegationsketten und sowas. Okay, Fitz, ich würde sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und damit würde ich sagen, bis allerspätestens zum nächsten Liquid-Feedback-Thema. Alles klar, wir hören uns bestimmt vorher nochmal. Ich glaube auch. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.